Moin und herzlich willkommen zum High Alarm Podcast Folge 93. Wir sind in der Sommerpause und mit dabei ist Benny, der schiefe Horizont der deutschen High Podcast Szene. Und heute dabei ist Steffen, die Pappfigur der deutschen High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Danke, danke. Und natürlich auch mit dabei ist Jörn, die süße Schaumkussversuchung der High-Podcast-Szene. Hallo Jörn. Moin. Hervorragend. Na, Steffen, wie geht's denn so? Och, es läuft, es läuft. Es ist Sommer, es läuft. Sehr gut. Wir sind heute in einer Crossover-Episode. Das ist sozusagen das erste unserer Summer-Special-Episoden, die wir dieses Jahr rausballern. Und der Trash-Taucher-Podcast, das ist dein Projekt. Was findet da statt? Ja, ich bin tatsächlich, ich glaube, im Vergleich zu euch bin ich Mainstream, muss ich schon fast sagen. Ich habe schon gedacht, ich bin in der Nische unterwegs und habe gedacht, oh mein Gott, Trash-Filme, wer sucht denn überhaupt danach? Aber ja, das ist tatsächlich so eine Sache, so eine Herzenssache. Ich habe irgendwann mal gedacht, ey, ich muss Leuten davon erzählen, wie geil scheiße manche Filme sind. Und egal, ob es jemand hören wollte oder nicht, ich habe es einfach aufgenommen. Und so war das ein Selbstläufer. Jetzt bin ich bei irgendwie 140 Episoden angekommen, seit 4 Jahren dabei und habe mir gedacht, und die Leute schalten immer noch ein. Was ist da los? Lasst mich frei, bitte. Du Armer. Wir kennen das Problem, ja. Ich finde es immer wieder großartig, wenn man so eine spitze Zielgruppe in der Nische bedient, dass es dann trotzdem immer noch Leute gibt, die sich da mit drauf einlassen und mit auf die Reise gehen. Das ist fantastisch. Genau. Ja, und vor ein paar Wochen haben wir dann die Einladung von dir bekommen, Steffen, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen, was dich auch gleichzeitig zum Gast von uns macht, lustigerweise. Aber offiziell sind wir heute bei dir und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Ja, und ich bin froh, dass ihr es tatsächlich auch wahrgenommen habt, weil ich glaube, es ist ein bisschen länger her, es ist ein paar Wochen. Ich glaube, war das nicht sogar noch im vergangenen Jahr gefühlt? Irgendwann habe ich... Du hättest es einfach so stehen lassen können, alles wäre in Ordnung gewesen. Nein. Ich bin da transparent. Ich gebe ja immer gerne damit an, dass ich so weit im Voraus plane. Und meine Gäste frage ich auch relativ weit im Voraus an. Trotzdem wird es immer erst sehr kurzfristig was. Also von daher alles gut. Ein paar Wochen. Ist ja ein dehnbarer Begriff, sag ich mal. Ja, genau. Gut, und was gucken wir uns heute an? Heute sind wir auf jeden Fall in nationalen Gewässern unterwegs mit einer Independent-Produktion. Ich weiß das Budget nicht, aber es riecht nach No-Budget. Mit 11 Euro. Ja, mindestens 11,50 an der Aldi-Kasse einmal durchziehen. Bing, welche Nummer hat das Produkt? Weiß ich nicht. Es steht auch gar kein ISDN-Code oder irgendwas drauf. Das Ding hier, was ich hier in der Hand halte, ist die VHS-Kassette zu Charcular. Und ich habe die nur in die Finger bekommen, weil, Spoiler, der Film spielt in Regensburg. Und ich war letztes Jahr einmal in Regensburg auf einem wunderbaren Festival, auf dem Hardline-Festival. Und da habe ich den Macher oder einen der Macher getroffen. Und er hat mir ganz unauffällig diese VHS ins Gesicht gedrückt und gesagt, ey, du bist doch der Trash-Taucher. Ja, woher hast du mich erkannt? Ja, bist der mit dem gelben Jackett. Ja, okay, selbst schuld. Ja, guck dir mal unseren Film an. Und ich so, okay. Also wir sind super ins Gespräch gekommen und ich habe den auf VHS. Krass. Und ich habe irgendwo auch noch eine DVD von dem rumfliegen, weil es gibt den auf Deutsch und auf Englisch tatsächlich vertont. Na klar, natürlich. Und den selber synchronisieren? Ja, natürlich. Stark. Starker Shark. Aber damit die Leute da draußen, bevor wir gleich einsteigen in den Film, mal erfahren, um was geht es denn in Charcular? Ich habe mal den Klappentext von der VHS für euch parat. In irgendeiner Stadt bekommt ein Inspektor einen Anruf. In den Straßen türmen sich Leichenberge. Wie konnte das passieren? An den Leichen etwas, das aussieht wie Bissspuren von einem Hai. Aber mitten in der Stadt? Der Inspektor und sein Gehilfe Chubby nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf Sex, Satanismus und Silikontitten. Ja, wie so häufig hat der Klappentext wenig mit dem Inhalt zu tun. Ja, an Silikontitten kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern, aber nee. Es kommt... Sie brauchten noch ein Wort mit S. Irgendeine Analogie musste noch rein. Ein ganz normaler Dienstag in Regensburg auf jeden Fall. Meine Frage an euch, habt ihr zuvor jemals von diesem Charcular aus dem Jahr 2016 gehört? Haben wir, oder? Ja. Ja. Ja. Oh. Wir haben den auch durchaus auf unserer Liste. Mhm. Es ist halt echt schwer, da ranzukommen. Und es gibt ja auch noch einen anderen Charcular, nämlich von Mark Polonia von Wild Eye Releasing, der einen ähnlichen Stoff produziert hat und auch den haben wir auf der Liste und das war so eine Idee, dass man das vielleicht als Double Feature machen könnte, hat sich aber dann bisher noch nicht ergeben. Was ich aber gesehen habe, ist, dass es einen Rechtsstreit gibt oder dass zumindest der Regisseur, Produzent gesagt hat, hier wird offensichtlich Urheberrecht verletzt, denn das ist ja eigentlich meine Idee, was der da gemacht hat. Keine Ahnung, wie er das geschafft haben soll, aber das habe ich gehört und wahrgenommen und im Hinterkopf abgespeichert für genau solche Situationen wie heute, dass ich irgendwann mal in einem Podcast darüber erzählen kann. Wer hat wen verklagt? Welche Richtung ging das? Ich glaube, dass noch nicht, dass das keine wirkliche Klage ist, sondern dass halt einfach sowas war, dass jemand gesagt hat, Mensch, hier gibt es einen Film, der heißt Sharkula und fragen wir mal den Regisseur aus Regensburg und der gesagt hat, ja, das war meine Idee. Ich glaube nicht, dass der wirklich einen Urheberstreit angefangen hat. Also der aus Regensburg war der Erste. Genau. Er ist der OG, okay. Genau, er ist der Original. Deswegen titeln die auch überall, wo sie den Film promoten oder irgendwo aufführen mit Sharkula, das Original. Weil der ist von 2016 und das Angesprochene von dem Herrn Polonia, der ja für echt viel Trash auch bekannt ist, der ist von 2022. Der ist mir aber auch schon mal in die Timeline gespült worden als E-Mail-Ankündigung. Ich glaube, das war auch von irgendeinem US-Label. Wild Eyes Releases. Und da hatte ich den auch damals irgendwie mal angefragt, aber nicht bekommen. Die haben mir nie geantwortet, die Säcke. Komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Aber ich habe das verfolgt. Es gibt tatsächlich ja eine Lokalpresse in Regensburg und die haben da ein kleines Thema draus gemacht von wegen Plagiat aus den USA. Was passiert hier mit dem Regensburger Filmkulturgut? Fand ich sehr amüsierend. Naja. Man kann aus allem eine Geschichte machen. Absolut. Vor allem im... Irgendwie müssen die weißen Flächen auf so einem Lokalblatt ja auch mal gefüllt werden. Das ist ja wie es ist. Genau. Und Sommerlöcher gibt es überall und auch in Regensburg. Also ich kenne das, da wird dann die nächstbeste Eidechse oder Schlange oder was ausgepackt, ein bisschen aufgeblasen, da so, Gefahr im Schwimmbad. Ja gut, hier haben wir es nicht mit einem Schwimmbad, sondern mit einem Badesee zu tun. Ihr habt euch ja jetzt Sharkula angeschaut und man muss auch wirklich ja sagen, wir sind hier im ganz klaren Independent-Kino. Das heißt, heute reden wir jetzt nicht über, wie gut ist was gemacht worden oder wie gut sind die Schauspieler oder so. Das nehme ich mir im Independent-Kino einfach nicht raus, die Leute da zu beurteilen auf einem professionellen Level. Sondern wir reden heute so ein bisschen eher auf die Schiene, hattet ihr Spaß mit dem Film? Mal gucken, ob wir da hinkommen am Ende. Jörn, mich würde mal interessieren, Sharkula, die Grundidee, ein Vampir-Hai-Hybrid. Wie beurteilst du die Idee, damit einen Film zu machen? Erstmal, man kann alle Stories, die es schon gibt, einfach neu verfilmen, indem man einen Hai einfügt. Das ist schon mal so eine Grundprämisse, die ich jetzt in fast 10 Jahren oder ziemlich genau 10 Jahren Hai Alarm Podcast gelernt habe und so auch hier. Ich finde die Grundidee total interessant und habe mich sehr gefreut, dass sie nachher auch im Film einblenden, die Entstehungsgeschichte. Wie ist eigentlich dieser Vampirhai überhaupt entstanden? Denn das ist was, das ich bei ganz vielen Filmen vermisse, dass einfach nicht erklärt wird, wo der Monsterhai jetzt herkommt. Der ist halt einfach da. Sowas wie Sharktopus. Kein Mensch weiß wirklich, wie ist das Vieh entstanden. Der ist einfach da, der ist eine Bedrohung und das ist ein Problem. Und hier, ja, also die Idee ist unterhaltsamer als der Film, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wenn du sagst, wir beurteilen Sachen nicht, die nach einem professionellen Level, dann muss ich die Hälfte meiner Notizen, glaube ich, rausstreichen, weil mir einfach ein paar Sachen aufgefallen sind, die mich rausgehauen haben. Du darfst natürlich. Ja, ich finde das nur immer fair gegenüber den Independent-Leuten, weil die hier wirklich mit, was haben wir vorhin, 11,50 Mark drehen, dass man da nicht so hart rangeht wie bei einem Polonia, der vielleicht irgendwie vielleicht sogar 3 Millionen oder was dafür Nein. bekommen hat. Sicher ja, nicht. Aber 300 Euro. Also, ja. Nee, also die Idee finde ich gut. Weite Teile der Umsetzung, müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber das Grundprinzip ist erstmal unterhaltsam. Benni, wie war es bei dir? Also die Grundidee fand ich auch. Also ich bin ja immer auch ein großer Fan von Wortspielen und da lassen die Hai-Filme ja nichts liegen. Ne? Stimmt. Also das sagt für mich immer schon, ja, da hat jemand den gleichen Humor wie ich. Das ist auch schon mal nach hinten losgegangen, habe ich in unserem Podcast oft genug gesagt. Der großartige Name mit dem furchtbaren Film Raiders of the Lost Shark, da haben sie alles liegen lassen. Aber ich habe mich so gefreut darüber. Und deswegen war ich hier auch natürlich guter Dinge. Was ich schön fand, ist, dass das halt wieder so ganz offensichtlich halt auf so Trash gemacht ist. Und das halt auch richtig komplett durchgezogen wurde. Und da bin ich auch mal gut dabei. Weil manche Filme versuchen dann ja noch irgendwie, das irgendwie so zu tun, als würden sie es ernst meinen. Und das ist ja Quatsch, weißt du? Ja. In die Details gehen wir sicherlich später noch. Aber ich fühlte mich eigentlich aufgrund der Prämisse, dass ich den auch schon so eine Art Trailer gesehen habe, halt entsprechend auch gut vorbereitet und fühlte mich sehr, sehr gut aufgenommen von dem Film. Ja, doch, ich hatte eine gute Zeit. Ja, spannend. Ja, wir gehen auf jeden Fall in die Details. Ich habe tatsächlich, als ich den Film angefangen habe zu sehen, und ich meine, das Cover, das Plakat, das verrät ja auch schon einiges. Also wo viele Filme ja ein Geheimnis daraus machen, wie sieht das Monster denn jetzt wirklich aus? Oder was sieht man es überhaupt im Film? Es gibt auch Filme, in denen man das Monster nie richtig zu sehen bekommt. Octopus zum Beispiel. Von daher war ich bei Sharkula wirklich angetan, dass man ab Minute 1 sofort erfährt, was dümpelt denn da im Tümpel herum in Regensburg? Und dann hat es bei mir im Kopf angefangen zu rattern und ich habe überlegt, welche Filme kenne ich denn noch mit solchen Shark-Human-Hybriden? Und kennt ihr da noch andere, bei denen solche menschgewordenen Knorpelfische aufgetreten sind? Ja, natürlich. Sharkman. Ah, ich habe gehofft, dass ihr den kennt. Folge, warte, ich habe sie auch 27. Fantastisch. Ja. Das ist eben genau so ein Film, der Trash, finde ich, komplett richtig macht. Es ist halt komplett übertrieben, es ist komplette Scheiße, inhaltlich wie auch im Machen, aber trotzdem liebevoll. Einfach so Sachen wie, dass irgendjemandem ein Handy runterfällt und das ist, man sieht groß den Markennamen und es ist nicht Nokia, sondern Yeskia. Das hat mich einfach komplett mitgenommen. Dann natürlich, wir sehen den Hai auch nicht wirklich, aber wir sehen immer mal irgendwie einen Typen in so einem Latex-Kostüm, so ein bisschen wie Hannibal Smith, wenn er beim A-Team seine anderen Dreharbeiten macht, wo er dieses Seemonster spielt. So ähnlich läuft dann einer in diesem Kostüm, in diesem Hammerhai-Kostüm durchs Bild und ist irgendwie mal kurz zu sehen. Fantastisch, großartig. So möchte ich eigentlich Trash haben. Toll. Aber da braucht man eben auch Budget für. Ja, das stimmt. Ich glaube, Sharkman war ja auch eine Fernsehproduktion. Also die hatten jetzt wahrscheinlich auch nicht Unsummen, aber Summen. Und bei Sharkula, und deswegen würde mich immer interessieren, euer Eindruck. Wir bekommen ja am Anfang direkt so eine, ja, schöne weiße Hai-Referenz. Irgendwo unheilvoll dümpelt eine Haiflosse in irgendeinem Regensburger Gewässer dahin, wo man sich schon denkt, oh, das sieht schon nach Styropor aus. Mal gucken, was da gleich aus dem Tümpel gekrochen kommt. Und dann steht das Teil ja in voller Pracht mitten auf irgendeiner Landstraße und guckt sich nach dem Weg Richtung Regensburg um und fängt an loszulaufen. Ich muss ja sagen, ich bin ein Fan von minimalistischen, aber bekloppten Kostümen. Wenn man sagt, okay, wir können uns keinen Gummi-Rubber-Suit oder schlechtes CGI programmieren. Wir kaufen halt einfach bei Temu. Und ich glaube, das gab es damals noch nicht so, aber ja, genau. Na, halt irgendwie Kostümverleih Schladerer oder irgendwie, keine Ahnung. Wer kennt den nicht? Wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich kenne keinen Kostümverleih in Regensburg. Ich habe mir einfach irgendeinen Namen ausgedacht. Aber ich habe mir zum Beispiel, also in meinen Notizen, ich habe keinerlei Kontextualisierung da reingemacht, sondern einfach nur so Stichworte. Mhm. Und das erste Stichwort ist der Hai in Großbuchstaben. Weil es halt genau das ist. Es ist eben eine Mischung aus Hai und Vampir. Also wir sehen jemanden in einem offensichtlichen Schaumstoff-Hai-Kostüm, der aus dem Maul rausguckt, Vampirzähne hat und so einen albernen schwarzen Umhang. Und natürlich, wie jeder Vampir, macht er mit einer theatralischen Geste, nimmt er den Umhang vors Gesicht und läuft einfach so aus dem Bild raus. Sowas von bescheuert. Ich habe mich wirklich... Oder dieses Anschleichen. Ja. Ich habe mich gefragt, schläft er nachts im Wasser, wenn er nachts ist er Hai, schläft er dann nachts kopfüber? Das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber auch eine meiner ersten Notizen ist tatsächlich Requisiten, Kostüme, alles, habe ich mir aufgeschrieben. Weil das ist natürlich, die haben es einfach durchgezogen. Also wie kriegen wir das am günstigsten Mögliche hier abgebildet? Einfach eine schräg gesägte Schaumstoff, oder hier eine Styroporplatte, vielleicht noch blau angemalt. Und dann einfach übers Wasser segeln lassen. Perfekt, mehr brauchst du ja nicht. Ich mochte auch den Intro-Song unglaublich gerne. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Den sie extra ja auch für den Film produziert haben. Mhm. Sensationell. Ja. Das war, also da war ich wirklich noch komplett dabei, auch dann nachher am Strand der Bierflaschenköder. Sie wollen ja den Hai irgendwie einfangen. Und wie locken sie den an? Natürlich irgendwie mit diesem Bier da. Ich habe mir wieder keinen Kontext aufgeschrieben. Meinst du den Song? Von dem Lebensretter da, von dem Typen? Ja. Den Song, ne? Der Typ, ich habe im Abspann geguckt, der Typ mit der Sonnenbrille, der diesen Song rappt da, bevor er den Hai nicht umbringt, der heißt Life, also L-I-I-F, Life Guard. Natürlich heißt er so. Der Abspann, Freunde, der Abspann ist ein Blick wert. Wirklich, ich habe sehr gefeiert, eben gerade. Absolut, das stimmt. Es werden einige Dinge da offenbart. Aber die Musik, und das finde ich bei solchen Indie-Produktionen immer geil, ich finde, wenn die Musik stimmt, ist das für mich so ein Indiz, dass das Team dahinter auch stimmt, weil ein gutes Team setzt Wert oder legt Wert auf gute Musik. Und du hast ja hier, du hast ja den Sharkhüller-Titelsong, aber du hast ja auch noch zwei, drei andere, also oft so rockig-punkige Geschichten. Dann diesen Diss-Track von dem Lifeguard, der auch, was ich gelesen habe, irgendwie besoffene Studenten, die sie da engagiert haben, die da halt Party gemacht haben. Und dann hat er da einfach zwischendrin, ich weiß nicht, ob er das Tanzen nennen will, aber er hat so die Beine vor und zurück geschwungen und hat dabei, yo, yo, Shark, I gonna kill you, yo. Also, das ist ganz großes musikalisches Kino. Ich habe da ein Fable für. Ja, auf jeden. Und ich gebe dir recht, wer sich bei Musik Mühe gibt, der gibt sich auch sonst Mühe. Weil dann ist so quasi das Auge fürs Detail. Ja. Auch offenbar ja alles auch selbst gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Im Abspann. Und also auch zweckbestimmt für diesen Film quasi geschrieben und aufgenommen. Und das ist ja auch schon mal, das machst du ja auch nicht mal eben bei, ne? Also, finde ich gut. Ja. Nee, das ist ja auch wirklich eine Arbeit. Ich habe mal so ein bisschen tatsächlich was erfahren. Man findet ja über solche Filme meistens wenige Informationen. Ich habe noch einen Termin mit einem der Produzenten tatsächlich, aber das hat jetzt vor der Aufnahme nicht mehr geklappt. Das war der mir damals die VHS in die Hand gedrückt hat. Und das war der Dominik Reit. Grüße an den Dominik. An der Stelle, guter Typ. Sehr VHS-affin. Also der macht 1500 VHS im Jahr gefühlt. Der hat eine riesige Videothek bei sich stehen. Und deswegen gibt es das Ding auch auf Kassette. Aber der Dieter Enes ist er ja. Also er steht ja hier als Regisseur drin. Er spielt die Hauptrolle als Inspektor. Ich glaube, er hat doch gar keinen Namen. Er ist aber nur Inspektor. Und er ist auch für die Musik verantwortlich gewesen. Deswegen so. Und Dieter Enes ist ein Künstlername. Ja, natürlich. Ja. Der Kommissar heißt er, glaube ich, einfach. Also auf dem Sharkula-Poster oder was? Steht er als der Kommissar. Er wird aber mit Inspektor angesprochen. Das gut, das soll nicht das sein, was uns im Film verwirrt, glaube ich. Es gibt noch andere, gar nicht. Nee, andere Dinge. Um Gottes Willen. Wie, aber ich finde schon die Introduction von uns, er ist ja eigentlich unser Held, in Anführungszeichen. Also den Bösewicht bekommen wir am Anfang schlurfend auf der Landstraße zu sehen und dann schalten wir quasi um in das Wohnzimmer des Inspektors im Feierabend. Oh, hat mich das fertig gemacht. Er ist auf jeden Fall mein Held, das steht fest. Wieso? Weil der Typ ist einfach fucking legendär. Also es fängt an damit, wie er sich die Unterhose hochzieht. Und zwar und auch wie hoch. Oh ja. Und solche Figuren mag ich einfach, die so richtig bescheuert sind. Auch wie er dann immer an seiner Zigarre zieht, so. Doch, den mag ich. Er macht auf jeden Fall auch alle seine Stunts selbst. Wie er sich also da hochprofessionell auf den Klapptisch draufschmeißt, war Bombe, möchte ich mal sagen. Absolut. Wie er da stolpert beim Telefonieren, meinst du? Ja, genau. Er stolpert oder weiß nicht, beim Telefonieren, Hose anziehen, irgendwas war es, ja, genau. Beim Hose anziehen, ja. Ja, genau. Er wird ja aus dem Koma geklingelt quasi, weil ein Mord ist geschehen. Und er fragt doch dann noch nach einer Fahrerin, aber er will die hübsche Blonde und dann wird warum auch immer ein Foto von Katja Epstein eingeblendet, wo ich mir gedacht habe, okay, wo habt ihr die Platte gefunden, bitteschön? Details. Hat er wahrscheinlich noch da, wollen wir ehrlich sein. Hat wahrscheinlich jeder in Regensburg. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, solche lokalen Produktionen. Ich weiß nicht, ob ihr Macho Man kennt mit René Weller. Ist ja so der Kultfilm in Nürnberg zum Beispiel. Also außerhalb, also der ist auch mal durch Schläferz und so Geschichten in die Runde gekommen, aber in Nürnberg wird er tatsächlich hoch und heilig verehrt und ich glaube, Sharkula ist das Pendant dazu, aber in Regensburg, was ich mir dadurch erkläre, weil es gibt tatsächlich nur Vorführungen, von denen ich mitgelesen habe, die in Regensburg stattgefunden haben. In ganz tollen Kinos, aber auch nur ganz limitiert, also deswegen konnten ihn auch nur so wenige sehen. Mhm. Da finde ich immer so die Frage spannend, wie seht ihr das so, solche lokalen, ja, Geschichtchen, ist ja immer so eine Frage, funktionieren die auch außerhalb von dieser Stadt, weil da sind ja ganz viele Insider-Jokes auch oft drin. Hattet ihr jetzt das Gefühl, da sind Sachen drin verbaut, die nur Regensburger verstehen? Definitiv. Also ich habe der Bürgermeister zum Beispiel, der hält ja eine Rede an die Nation. Erstmal, der kommt aus dem Schrank, warum auch immer, und dann stellt er sich an sein Rednerpult und dann erzählt er irgendwas, erzählt wahnsinnig viel und wahnsinnig lange und sagt dann, ich muss jetzt noch einen Friedhof einweihen und geht wieder zurück in den Schrank. Also da scheint es ja irgendwas, das kommt ja irgendwo her. Ja, also der Bürgermeister taucht irgendwie auf, kontextlos, macht irgendwas und weit offensichtlich gibt es mehrere Friedhöfe in Regensburg. Ich habe keine Ahnung, ich war da bisher einmal. Und es wirkte so, als würde in Regensburg der Müll nicht so oft abgeholt werden, weil er sagte ja auch so, ja, hier liegen jetzt ein paar Leichen rum, ist schade, die müssen auch besonders so liegen bleiben. Kennt er ja so, die Müllabfuhr holt die Leichen, haben jetzt ein bisschen mehr zu tun, schade, müssen da ein bisschen liegen bleiben. Da dachte ich auch so, naja, ist das irgendwie so ein Affront auf oder so eine Anspielung auf die Regensburger Müllabfuhr, keine Ahnung, aber bei ein paar Dingen dachte ich auch so, das ist bestimmt lustiger, wenn man von daher kommt. Ja, mir ging es so mit der Drohung des, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Chief, ja, der ja stimmt, dem Inspektor quasi die Aufgabe auferlegt, wenn ihr diesen Fall nicht löst, werdet ihr nach Schwandorf versetzt. Und ich erstmal Google angeworfen, wo ist denn Schwandorf? Ich auch. Ja. Was ist scheiße an Schwandorf? Ja. Das war meine Google-Suche. Was ist scheiße an Schwandorf? Ach, hast du wirklich so gesucht? Ja. Ja, ich habe kein gutes Ergebnis gefunden. Das nichts, ist wahrscheinlich was mir das so, irgendwie erklärt hat. Keine Ahnung, Angeln, Schwansen, Jörn. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Irgendwas, wo keiner weiß, wo es herkommt. Ja. Aber ansonsten ist die Rede von dem Bürgermeister schon einen Oscar wert. Auch, da wieder, ne, Stichwort Requisite, seine irgendwie Kronkorkenkette, die er aus irgendeinem Grund um hat. Und dann die Rede. Und dann trinkt er ja Kaffee direkt aus der Kanne und schmeißt eine Kippe da rein. Also das ist für mich ist das perfekte Abbild eines Bürgermeisters. So wird's gemacht. Absolut. So kennt man sie. Also so wenn diese, ich Bürgermeister wäre. Dann hättest du auch so eine Kette. Von Schwandorf. Ja, also würde ich genau so Kette, aussehen. Genau, also so, diese Ketten, das ist ja tatsächlich ein Dienstmerkmal von Bürgermeistern. So, ne, wenn irgendwie ein großer formaler Akt ist, dann ist das halt so ein, das, sie haben halt eine nachgebaut aus Kronkorken. Ja. Mein Vater hatte so eine Kette, als er Heringskönig der Stadt Kappeln war. So, bitte. Ja. Aber aus Heringen dann. Nee, ich weiß gar nicht, da sind auch irgendwelche Embleme dran. Also Heringskönig, ne, für die, die es nicht wissen, in Kappeln wirst du, wenn du bei der Heringswette, bei den Heringstagen die richtige Menge Heringe geschätzt hast. Und da bist du für ein Jahr so ein ehrenamtlicher Jörn, du wirst beobachtet. Übrigens. Ja, natürlich. Meine Frau sitzt hinter mir am Fenster, weil sie nämlich gerade die Hühner beaufsichtigt. Ja. Oder vor unserem Besuch rumzeigt und dann guckt sie immer in das Fenster bei mir rein. Ich bin ganz froh, dass sie nicht auch noch klopft. Das wäre auch ein bisschen übergriffig. Benni, das hättest du ja mal verraten können, dass du der Spross einer königlichen Familie bist. Also dann, ja, dann hätte ich hier die Begrüßung ganz anders mit rotem Teppich und Fanfaren aufgezogen. Ja, ja. Wenn ich in einem Hai-Film mitspielen würde, wäre das Wasser blau statt rot. Ja. Ach, ja gut, die Verfärbungen spielen ja in dem Film auch eine Rolle. Es gibt ja relativ am Anfang auch schon unser erstes Mordopfer und wir bekommen auch schon ein bisschen Deftiges zu sehen. Ich habe mir da auch notiert, totgebissen, aber nicht gefressen, dubios, habe ich mir gedacht. Ja. Was für ein Viech war das? Ja, das ist ja aber auch was relativ regelmäßig vorkommt. Das wird ja überhaupt erst zu einem Problem, wenn irgendwie Teile von einer Leiche auftauchen. Wenn jemand komplett einfach verschwindet, dann denkt man sich, ja gut, okay. Aber in vielen Hai-Filmen ist es ja so, dass dann irgendwelche Überreste gefunden werden. Hier ist es jetzt natürlich ganz besonders, weil der Gerichtsmediziner guckt sich die Leiche an, die auf der Straße liegt und sehr professionell mit Kreide nachgezeichnet worden ist. Absolut, 1:1. Ganz stark. Und dann liegt da irgendwie ein blutiges Organ, das er mit irgendwie eintüten will. Er lässt es erstmal fallen und packt es dann doch noch in seinen Ziploc-Beutel. Und natürlich sehr High-Trash-mäßig, wenn er das Organ von der Haut des Opfers wegnimmt, die Haut darunter ist komplett unverletzt. Und da ist ein aufgerissenes, blutiges Shirt und da ist ein völlig gesunder Körper darunter, der leichte Atembewegungen zeigt. Ja, herrlich. Ja, aber so muss es ja auch sein, wenn es um Trash-Filme geht. Ja, das stimmt. Das gehört dazu. Ich finde auch tatsächlich hier positiv, dass sie sich die Mühe gemacht haben, auch im Verlauf des Filmes, ich nenne es mal, eine Steigerung einzubauen. Also, dass man wirklich nicht einfach nur, okay, sie hat dann rote Flecken am Hals und das war's. Sie haben sie einfach nur angepinselt. Nee, hier kommen ja auch wirklich so ein ganz kleines bisschen Gore-Special Effects zum Einsatz. Kleine Gedärmchen, kleine, ja, andere Organe, mit denen Menschen erwürgt werden. Und die kommen ja auch hier wirklich zum Einsatz. Das finde ich immer schön, wenn sich da ein bisschen Mühe gemacht wird und nicht einfach nur, wir beschmeißen dich mit Paintball-Bomben und dann siehst du aus wie tot. Schrei mal, 3, 2, 1. Genau. Es gibt dazu übrigens wunderbares Behind-the-Scenes-Footage aus von der Produktion von Sharknado 1. Der Film wurde ja zu 90% auf dem Supermarktparkplatz gedreht. Und sie sitzen also im Auto und wir sehen den Regisseur, der die Schauspielerin anweist, so von links kommt ein Hai, 3, 2, 1, sie, ah! Und er, super, im Kasten, so komplett egal, was sie da alles, ob man das hätte besser machen können. Nee, wir haben keine Zeit, es muss jetzt fertig werden. Und hier wirkt es manchmal ja so ähnlich, dass wir auch Protagonisten sehen, die immer so einen kleinen Seitenblick in die Kamera nochmal machen. So bin ich immer noch im Bild, so. Ja. Großartig. Das gehört dann auch dazu. Oder wenn man plötzlich Hände sieht an der Hai-Figur und so. Ist auch mal schön. Oder die zweite Kamera. Ja. Kommt auch 2-3 Mal vor. Ich habe mich nur, das war bei der, ich glaube, bei der Bademeister-Szene, habe ich mich erst gefragt, warum ist denn der Bildausschnitt so weit versetzt, dass der Hai, also wirklich nur so das halbe Maul zu sehen ist und am Ende vom Film, wo man dann sieht, warum, weil direkt dahinter wirklich die Hände waren, die diesen Styropor-Klodeckel bewegt haben. Klodeckel trifft's. Das ist, glaube ich, wirklich ein Klodeckel. Das fantastisch. Ich mag solche kleinen Details und wie das dann im Schnitt, oh komm, wir schieben noch ein bisschen, dann ist da halt ein bisschen mehr Strand, wo nichts passiert, aber mein Gott. Ja. Großartig. Ja. Geil fand ich, wo wir noch bei der Szene von der ersten Leiche waren, wo sie dieses Gedärme rausgeholt haben. Dieser Polizist, der immer ist, wie heißt der? Chubby. Schlammi? Chubby. Der einfach nochmal, wenn die Szene verlassen, nochmal hingeht und nachtritt. Warum? Ja. Das ist einfach so geil. Warum? Geht hin und tritt nochmal die Leiche. So, why? Es gibt keinen Grund. Ja. Ich habe kurz gedacht, die einzige Regieanweisung, die Chubby hatte, war, iss am besten so eklig, wie du kannst. Und jedes Mal. Ja. Ja, ja. Und das, aber das, man sieht da auch eine Entwicklung. Also am Anfang muss er sich echt Mühe geben, die Chips irgendwie noch um seinen Mund zu verschmieren und später hat er da so eine gewisse Expertise entwickelt. Ja. Mal sagen. Profi auf seinem Gebiet geworden. Eindeutig. Man lernt ja auch immer was bei solchen Dreharbeiten. Ja. Ist so. Auch der Kameramann lernt in den Szenen dazu, indem er einfach irgendwann merkt, hey, wenn ich näher rangehe, dann sieht es vielleicht noch ekliger aus. Und immer diese, ich mag das bei so Produktionen, so das schwäbische Kettensägen-Massaker oder sowas, das ist auch so eine Indie-Produktionsfirma, die setzen immer auf gut und günstig oder diese eigenen Discounter-Marken. Und ich finde das immer geil, wenn wie so eine Tüte, dann ist das scheißegal, weil es ist gut und günstig, das hältst du in die Kamera, das musst du nicht zensieren. Ja. Niemand macht Werbung für gut und günstig. Niemand. Nicht mal gut und günstig selber. Von daher. Aber er futtert auch echt alles Mögliche. Ich meine, er fängt ja an mit solchen Schaumküssen, also wirklich so eine ganze Palette von diesen Jumbo-Schaumküssen, wo ich mir gedacht habe, ich hoffe, die haben wirklich nur 2 oder 3 Takes gemacht, weil nach 2 von den Dingern wäre mir schon schlecht gewesen. Und dann Tortilla-Chips, Paprika-Chips, ich weiß nicht, was futtert er in der Kirche? Er hat noch einen Donut. Donuts. Den Donut, der so hochhält, dass man geilste, da nachher... Geilste Sequenz. Ja. Er sitzt da und kaut den Donut und durch das Donutloch sieht man den Inspektor. Da habe ich wirklich gesagt, herzlichen Glückwunsch, Freunde. Das ist das eine gute Bild, was ihr hingekriegt habt in dem ganzen Film, wo wirklich alles zusammenpasst. Das muss ein paar Versuche gedauert haben, aber das ist bei einem Donut ja nicht so schlimm. Da würde ich auch ein paar Versuche für brauchen, glaube ich. Absichtlich. So. Oh, na, schade, verwackelt. Ja, und das ist ja die große Kunst, ist ja, vom Donut abzubeißen, ihn vom Mund wegzunehmen und ihn so zu halten, dass die Kameralinie genau passt. Also das war wirklich, das war große Kunst. Und ich glaube, das haben sie nicht in einem Take geschafft. Glaube ich auch. Und wenn doch, sage ich herzlichen Glückwunsch. Ja. Am Ende hat er aber nicht mehr gegessen, sondern da hat er, irgendwann hat er angefangen zu trinken. Red Label pur. Plan B, wir saufen uns tot. Genau, aber da sie im Auto saßen. Lösen können. Ja, die, Genau. Ja, da, ich glaube, wenn man das interpretieren würde, würde man sagen, Regensburg soll schon so das Gotham City Bayern sein. Es ist verrufen, es ist verrucht. Die Sünde lebt hier auf den Straßen. Alkoholismus, Prostitution, ja. Also es ist, hier werden moralische Themen aufgerissen. Es ist, ich habe irgendwo wirklich gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat, es ist ein gesellschaftskritischer Film. Da habe ich gedacht, okay. Weiß ich nicht. Was für eine Gesellschaft bildet das denn ab? Die ganzen feiernden Studenten am Park, oder also ja. Wahrscheinlich nicht am Park, sondern an der Donau, aber wobei, nee, das sah schon eher nach See aus, was die da gemacht haben. Ja, ne? Ja, ja. Aber wo, also in Regensburg gibt es ja nicht viele Seen, da gibt es ja vor allem die Donau eigentlich, ne? Naja, wird schon irgendwo einen See geben, also wahrscheinlich ein bisschen außerhalb. Ich war ja in Regensburg vor kurzem tatsächlich, habe Urlaub gemacht und da habe ich nicht, also das ist 2 Jahre her oder so, und das hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre das da besonders kriminell oder was. Ja. Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall sehr schön, das kann ich also sagen. Regensburg ist eine fantastische Stadt und das ist richtig schön da. Ja. Es ist natürlich auch sehr, sehr voll von den ganzen Touristen in der Innenstadt. Man muss echt aufpassen vor Fahrradfahrern, fand ich. Und ich bin an irgendeinem Döner vorbeigelaufen, der sehr, sehr gut sein soll. Und ich habe es nicht geschafft anzuhalten, weil wir gerade zu einem Dinner-Date unterwegs waren. Wenn man sich Google Maps anschaut, dann haben die wahrscheinlich die Seeszenen etwas außerhalb gedreht. Ne? Da sind ja ein paar Seen, aber nicht so in Regensburg. Aber natürlich auch nicht in Schwandorf, so weit kommt das dann auch. Nee. Ne? Das wollen wir ja nicht. Gott. Dann ist auch der Transportation-Logistik-Credit dann auch tatsächlich berechtigt, weil sie müssen ja irgendwie den Klodeckel irgendwie nach draußen transportiert haben. Genau. Ja, es ist ja eigentlich eine Kriminalgeschichte und diese blau-graue Eminenz, die dort eben aus dem See stieg und jetzt da umherwabert. Es ist ja eigentlich wirklich wie so ein Inspector Clouseau-Film oder einfach nur in Scheiße, in Anführungszeichen. Also du hast den Kriminalfall eigentlich schon ab Minute 1 gelöst als Zuschauer. Du weißt schon, okay, der Hai-Vampir war's. Ja. Aber der Inspektor ist natürlich überhaupt gar nicht interessiert, diesen Fall zu lösen, sondern stolpert von A nach B nach Z. Und einer meiner Lieblingsorte, wo sie dann hinstolpern, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, war die Diskothek, habe ich es mal. Ja. Wow. Ja. Das Konzert. Ja. Das Konzert von Heino. Ja. Ist euch das aufgefallen? Oh, natürlich. Dass da Heino mit AI stand. Fantastisch. Ist doch auf dem Cover drauf, Heino. Ach so, ja. Noch ja, besser. Stimmt. Aber auch heute Konzert. Fand ich auch einfach so zwei Menschen, die irgendwo stehen und dann steht da ein Pappschild, wo mit der Hand drauf geschrieben wurde, heute Konzert. So, okay, danke für die ganzen Details. So. Ja, vor allem von zwei Goth-Lolita-Anhängerinnen, die für Heino Partyschlager-Werbung machen. Und ja gut, die eine ist ja eine Statistin, das spielt sie auch. Sie steht einfach nur regungslos da mit dem Pappschild. Und die andere wird ja wieder interessant. Sie hat, glaube ich, auch einen Namen. Die Geliebte. Ich glaube, sie heißt wirklich einfach nur Bride of Sharkula, wurde sie in den Credits genannt. Eine Goth-Anhängerin, die sich in ihn unsterblich verliebt, aber niemand weiß, wie das passiert ist. Ja, sie findet ihn total heiß und sagt ja auch vorher da drin, also weil er sagt ja, ist da ja mein Konzert und sind da viele Leute? Ja, nur Idioten, ich wünsche, die wären alle tot. Ja, wird erledigt. Ja, stimmt. Kein Problem. Überlassen Sie das mir. Ja, mir ist aufgefallen, also die hatten wirklich Spaß beim Dreh, denn niemand flüchtet vor dem Hai, der da komplett durchdreht und die lachen sich auch alle kaputt dabei. Ja. Das fand ich, also ich hatte sofort den Eindruck, dass die da richtig viel Spaß hatten und sehr, sehr viel Blödsinn gemacht haben einfach. Und sowas ist, wenn man das mitbekommt, dann ist das, finde ich, wertet das einfach so ein Projekt auch nochmal auf. Bei dem Konzert sterben ja alle, die da sind. Ne? Also erstmal die Dame, die was 50 Euro, glaube ich, haben. Ja, für das 50 Dollar. 50 Dollar, eine ganze Menge Geld für so ein Konzert. Hier sind deine 50 Dollar und frisst sie auf. Habe ich eine Frage in den Raum. Und zwar, findet ihr, dass hier der Begriff Moshpit neu definiert wird oder ist das eine Wall of Death? Das ist ein Shark of Death. Shark of Death. Okay. Ja. Ja. Death Pit, auf jeden Fall. Also, so wie wir ziemlich ziemlich bloody, die ganze Geschichte. Ja, da liegt es, ja. Es wartet auch wirklich jeder in feinster Hongkong-Film-Manier, bis er dran ist. Dann steht, wie du gerade gesagt hast, Jörn, die stehen daneben dran und halten so die Hände hoch, so, ah, und lachen dabei aber eigentlich wollen sie nicht lachen, aber sie müssen lachen. Und währenddessen erwürgt er eben, stranguliert irgendjemanden mit seinem eigenen Gedärm und dann geht er zum nächsten und beißt ihn irgendwo und reißt, ich glaube, er reißt auch einige Arme ab und verprügelt die Leute Arme, damit. Köpfe, alles. Genau, das ist ja der Auftakt. Das ist ja der Auftakt vom Gemetzel, dass er dem Heino den Kopf abreißt und dann wirklich so wie so ein Slam-Dunk so auf den Boden, bam, und alle wissen, oh shit, jetzt geht's los. Und dann nimmt er doch noch eine Box und haut den noch auf den Kopf drauf, oder nicht? Richtig, genau. Ja. Und vor allem, keiner der Gäste kommt in diesen, er nimmt sich echt Zeit, den Kopf hochzuhalten. Guck mal hier, abgebissen und abgerissen, haut den auf den Boden, zertrampelt den Kopf. In der ganzen Zeit ist niemand auf die Idee gekommen, eventuell Richtung Ausgang zu gehen. Ja, richtig. Oder irgendwas zu unternehmen. Ja, genau. Egal irgendwas. Was. Hey, das hat $50 gekostet, da würde ich auch da bleiben wollen. Ja, stimmt, das kann immer eine Showanlage sein. Genau, also kann immer. Gehört alles zur Show, ja. You never know. Gute Inspiration für meine Band eigentlich. Vielleicht mache ich das auch mal. Köpfe abreißen. Ein Tod an der Stelle ist ja, und da Headbang. War ich für einen kurzen Moment irgendwie so ein bisschen, okay, was passiert jetzt, als er nämlich eine Frau die Hose runterzieht, dachte ich so, nee, Freunde, Obacht. Und dann hat die aber so eine furchtbar schlechte Arschprothese umgeschnallt, wo man auch wirklich, also sie hat irgendwie noch eine Leggings an, dann ist eben diese Plastik-Arschbacken mit einem weißen Gummiseil um ihre Hüfte befestigt, aber er will ihr nur den Arsch abreißen. Fantastisch. Der hat es auf Arsch abgesehen, ne? Also in der Szene davor, wo sie am See, wo eben dieser Rapper halt rumhampelt, ne? Da hat doch der Rapper ja auch eine Arschprothese und die fliegt dann ja sogar Richtung Publikum und ist voller Hackfleisch. Ja, stimmt. Ja, ja. Da kam da so eine ganze, so, auf der arme DJ tat mir dann nur so leid, weil der steht ja da und bekommt diese riesige Fleischsaftwelle dann ab und hat dann noch so ein, also er schreit höher als alle Damen, die da anwesend sind und das in drei. Ich bin relativ sicher, dass Kommissar Chubby der DJ ist. Glaube ich auch. Ich hab's nur an seinem Dickwanst erkannt. Ja, das Haarmuster um den Bauchnabel kam mir verdächtig bekannt vor. Genau. Wobei Chubby in seiner, weiß ich nicht, Polizistenkluft, also in seinem, wenn er Klamotten anhat, der DJ hat ja keine an, dann hat der aber nochmal irgendwie irgendwas, was ihm noch mehr Bauch gibt, ne? Ja, da ist ein Kissen unter dem Kissen. Ja. Aber am Schluss sehen wir ja in dem finalen Endkampf mit dem mutierten Umberto, der zum Gorilla wird, nachdem er erschossen wurde. Ja, richtig. Warum auch immer. Da hat Chubby kein Hemd mehr an. Stimmt. Und das ist nämlich genau die gleiche Wampe. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Nee, das stimmt, ja. Und er scratcht auch mit seinem Bauch so. Wicke, wicke, wicke. Ja. Richtig geil. Oh. Ich muss an dieser Stelle auch wirklich eine Lanze, du hast ihn gerade schon angesprochen, für Umberto. Was? Umberto sprechen? Weil er hat super. Die coolste Introduction im ganzen Film. Ich zitiere, ich bin Umberto, der Vampir-Haijäger und ich bin hier, um diesen Bastard in den Arsch zu ficken. Habe ich gedacht, okay, let's go. Habe ich auch aufgeschrieben. Legendärer Auftritt von Umberto und dann ja diesen Witz aufgenommen. Was? Umberto. Ja, genau. Das ist ja Klassiker. Ein Spin-off von diesem Klassikerwitz, genau. Ich finde auch seine Familiengeschichte super. Diese Rückblende zu seinem Urgroßvater, die dann die Entstehungsgeschichte des Vampirhais erzählt. Also das war wirklich großartig. Ja, da war ich auch gefesselt, muss ich sagen. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand es unerwartet, dass sie diese Rückblende auch so, also dass die so lang ausgefallen ist. Das fand ich positiv. Ich habe gedacht, ach cool, jetzt auch mit einem anderen Farbfilter. Ich meine, sie haben ja nie bei Nacht gedreht, immer schön mit dem blauen Polfilter drauf. Und es ist Nacht in Regensburg, ja okay. Aber dann in dieser Retro-Rückblende mit dem Grafen und der Vampirin, die ihn und seinen Diener Gutscher anfällt, genau. Das fand ich, das hatte auch tatsächlich so ganz leichte, so 30er-Jahre-Vibes, wo ich gedacht habe, okay, da haben sie so ein kleines bisschen so aus dieser uralt Universal-Szene inspirieren lassen. Ich mochte auch diese Vampir-Darstellerin, die ja, keine Angst vor Kruzifixen hat, weil sie dreht es ja dann gegen ihn. Das fand ich übrigens auch eine sehr schöne Rape-and-Revenge-Szene. So, ja gut, auch Rache. Ja. Sie hat ja feuerfeste Handschuhe. Man sieht auch nochmal, wie sie sich extra die Lederhandschuhe drüber zieht, damit sie das Kruzifix anfassen kann. Und was sie dann damit veranstaltet, ja, okay. Hat man so noch nicht gesehen. Aber nee, man gut. Also. Fand ich aber auch ganz gut, in seiner Rückblende zu sagen, konnte ja keiner ahnen, dass der Vampir feuerfeste Handschuhe hat. So, ja, scheiße, damit haben wir nicht gerechnet. So, ja, okay. Ja. Wann war das? Vor wie vielen Jahren gab es da feuerfeste Handschuhe? Weiß ich nicht. Vor 400 Jahren ungefähr, ja. Aber jetzt sind wir ja an der Stelle, wo ja auch der Origin tatsächlich, also vorher sehen wir ja einfach Schakula, aka, wie heißt der Schauspieler? Schmandi, übrigens sehr geiler Spitzname. Ich kann mir richtig vorstellen, ich habe ein Interview mit ihm gehört, es war nur ein kurzes Radio-Interview vom Studentenfunk in Regensburg, aber er klang genauso, wie ich mir ihn vorgestellt hatte, wie ich ihn hier im Film gesehen hatte. So ein richtig cooler Dude, der aber sagt, ja, und ich habe halt aufgepasst, dass mein Kostüm nicht dreckig wird, weil das richtig scheiße, das sauber zu machen. Und deswegen war ich besonders vorsichtig, aber ey, du musst halt auch mal in Kauf nehmen, besoffen durch die Innenstadt zu taumeln, das gehört dazu. Und da habe ich gedacht, okay, dem war das, ja, der hat das gelebt. Ja, und sie sind ja wirklich am helllichten Tag durch die Innenstadt von Regensburg gezogen. Ja. Wir sehen es an mehreren Stellen. Er und seine Geliebte, die sich da auch wirklich ja für nichts zu schade waren. Die Nerven muss man erstmal haben. Also das ist schon respektabel. Mit Szenen, wo ich dachte, da haben sie auch erst hinterher die Passanten gefragt, ob es okay ist, dass sie sie gefilmt haben. Weil die einfach so vorbeigelaufen sind und so, was war das denn jetzt? Was ist denn mit denen hier los? Ja, aber mal ehrlich. Habt ihr den Origin, als er in dieser Rückblende erklärt wird, direkt verstanden auf Anhieb? Ich gebe mir bei sowas selten Mühe, das zu verstehen, weil das ist meistens völlig egal. So. Doch, ich glaube ja. Ich habe irgendwie, warum auch immer, überlegt, Moment, ist das jetzt der Graf? Weil es wird ja erklärt, der Graf wird ja gebissen. Dann taumelt er in Richtung Wasser. Ins Wasser. Ein Hai kommt vorbei und frisst ihn. Und während er gefressen wird, beißt er den Hai in den Magen. Und dann war meine Frage, ist Sharkula dann irgendwie so ein Fusionswesen aus den beiden? Aber der Ursprungskörper ist der Hai, würde ich sagen. Richtig. So, der Graf wird gebissen und bittet ja seinen Diener, weil er kein Vampir werden will, ihn von der Klippe zu schmeißen. Ja. Damit er tot ist, bevor er sich zum Vampir verwandelt. Und das geht schief, weil Timing irgendwie nicht so seine Stärke ist. Er verwandelt sich also rechtzeitig in einen Vampir, ist damit unsterblich und beißt dann von innen den Hai. Und so verschmelzen die dann aber irgendwie. Das wird dann wiederum nicht so genau erklärt, wie das passiert ist. Wir haben eben ein Wesen, das tagsüber Hai ist. Dann schläft der Vampir und der Hai frisst. Und nachts, wenn der Hai schläft, dann kommt der Vampir raus. Aber die teilen sich buchstäblich einen Körper. Immer wenn der Blaufilter aktiv ist. Ja, genau. Daran erkennt man es. Das ist wie der Nachtzeit in Regensburg. Ja, das fand ich, fand die Idee einfach wirklich geckig zu sagen, ich will das auch irgendwie mal rausfinden, wie kommt man denn auf die Idee, das zu kombinieren? Ich meine, wir haben es ja gesehen, 2022 wurde es dann dreist plagiatiert und geremaked und geraubt, aber ich finde die Idee wirklich originell zu sagen, man überlegt sich dafür auch irgendwie einen Origin, so dumm der auch ist, aber ich erkläre dir, okay, der hat den gebissen und der andere hat den gebissen im Inneren und dann sind die plopp und dann war der geile Schmandi-Chakula unterwegs und ist auf, ja, Monster-Tour. Ja, also ich sag, das finde ich auch mal gut, wenn man halt sich sozusagen nicht nur den Namen nimmt, sondern sich dann auch wirklich was dazu überlegen. Das ist bei vielen Hai-Filmen halt auch so, dass die mehr schlecht als recht, aber immerhin sich überlegen, warum ist das denn eigentlich so? Ne? Die erklären das zumindest meistens. Oft ist es in den Hai-Filmen irgendwie sowas, ja, Umweltverschmutzung oder sonstiges oder irgendwelche Leute, die zu tief nach Öl gegraben haben. Und das ist übrigens noch ein Punkt, warum Raiders of the Lost Shark ich so enttäuscht bin, weil da kannst du ja wohl die ultimative Origin-Story draus bauen. Haben sie wieder nicht gemacht. Aber ja, Jörn, wo ich überall Orte finde, um mich darüber aufzuregen, oder? Krass. Fantastisch. Ich bin total überrascht, dass du noch nicht Shark Week erwähnt hast. Ja, aber das kommt auch vielleicht. Oh, es wäre so also, einfach gewesen. Ich finde bemerkenswert und ich glaube, wenn ich so einen Film machen würde wie Sharkula, dann entsteht erst der Name und dann wahrscheinlich die Origin Story und dann alles andere. So in diesem ganzen Entwicklungsprozess. So, das wäre so meine Vermutung, dass es bei denen ähnlich war. Ja, ich meine, es wird ja, glaube ich, am Anfang des Films auch schon direkt im Witz eingeblendet. Ich glaube, da stand ja entstanden in einem Besäufnis in Regensburg oder sowas. Und ich glaube, dass das nicht mal gelogen ist. Ich glaube, dass die wirklich irgendwie da als Studentenschaft oder was zusammengesessen haben und so, ey, hast du schon mal ein Hai gesehen? Mit so zwei Zähnen? Und wenn er dich beißt, dann wirst du Vampir? Und der hat so ein Schnurrbart? Und dann irgendwie so haben die dann auf einmal, ey, ich hab, guck mal, dann haben sie den Grafikdesigner Studie dabei gehabt. Ey, ich hab sofort eine geile Idee für einen Titel und hat einfach drauf losgekritzelt. Und das Plakat wahrscheinlich wirklich war das erste. Und so, hey, lass einen Film machen. Oder die haben, wie mir das manchmal auch passiert, halt sich über Hai-Filme aus irgendeinem Grund lustig gemacht und sich dann gedacht, ja, haben gemerkt, dass Hai-Filme oft halt so ein Wortwitz mit drin haben, ne, Sharktopus und so weiter und so fort, und sich gedacht, ja, was kann man da noch für Wortwitze, und dann halt, wie das dann so nach zwei, drei Bier halt so ist, ja, wie wär's damit, Sharkula, und dann, ich glaube, daraus ist dann, was Jörn gerade meinte, erst der Name, dann der ganze Rest, und dann kam dieses mit, ey, der zwei Zähne, ja, der ist nachts das und so. Hundertprozentig, weil so würde mir das auch einfallen, glaube ich. Also Sharkula wäre so ein Wortspiel, was mir auch einfallen würde, wenn es den Film nicht geben würde. Also ne, weil das liegt so ein bisschen auf der Hand. Ich finde das immer spannend, wenn man über sich sowas Gedanken macht, über Filme. Vor allem, wenn du so einen Film hast, der ja wirklich nur unter den Studierenden scheinbar in Regensburg so gezeigt wurde. Also da hat er auch seinen Kult scheinbar gefunden. Ich habe mal so ein bisschen das Internet gewälzt. Es gab wirklich 2016 so einen ganz kleinen Peak bei Google, wo das dann auch wirklich mal über Facebook oder was rausgeschwemmt wurde, wo das dann auch die Runde gemacht hat. Es gab in irgendeinem ominösen Kino sogar zum 10. Jubiläum von Sharknado ein Double Feed mit Sharkula. Da habe ich gedacht, wie geil. Mega. Würde ich mal angucken. Ich finde auch, sowas muss man eigentlich im Kino zeigen. Weiß ich nicht. Also, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen durch den Film durchgequält. Oh. Weil ich, also gut, jetzt irgendwie relativ intensive Arbeitswoche. Ich habe erst gedacht, ich hätte einfach nicht so richtig die Löffel dafür, mir diesen Film anzugucken. Aber auch heute, als ich wirklich mir Zeit genommen habe dafür, es war sonst wenig zu tun, wirklich gedacht habe, okay, jetzt so wie immer auf einen Hai-Film vorbereiten, los geht's. Ich habe mehrfach dann mich dabei ertappt, dass ich ein anderes Browserfenster offen hatte, dass ich noch irgendwie eine E-Mail geschrieben habe und dann dachte, okay, jetzt musst du doch nochmal zurückgehen, weil hier gerade offensichtlich was passiert ist, das für die Handlung relevant ist. Ich weiß noch nicht mal genau, warum. Also einerseits, klar, es dauert alles viel zu lange. Der Film könnte irgendwie 30% kürzer sein. Gleichzeitig sind da halt so viele Sachen dabei, wo ich denke so, ach, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade sehen möchte, wie zum Beispiel eben diese Vergewaltigungsszene in der Origin-Story. Das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber auch so sind mir einfach ein paar Sachen, das war mir halt einfach zu drüber, als dass ich es an einem Stück hätte durchgucken können. Weiß nicht, ob ich irgendwie, ist das so ein, das Gegenteil von Altersmilde werde oder was? Nicht. Ich weiß, du meinst, mir gibt es immer viel Hoffnung, wenn so ein Film nicht von vornherein nicht so lang ist. Ich gucke bei jedem Film so, wie lang ist denn der? Wenn der nur eine Stunde geht wie dieser, so, dann ist es so, ey, das kannst du dir jetzt auch konzentriert reinziehen. Ich weiß auch, was du meinst. Das ist so ein, er hat Szenen, wo man abschweifen könnte. Aber wenn ich sage, den müssen wir im Kino zeigen, meine ich damit eher so, ey, alleine ist das vielleicht nicht so geil, aber ich könnte mir vorstellen, ne, so ein Themenabend bei Familie Schaar, Frutti di Mare, da hast du vielleicht schon irgendwie zwei, drei Schaar-Cocktails getrunken und dann bist du zu zehnt oder was weiß ich und dann ist es, glaube ich, schon lustig. So. Ja, das ist so ein Eventfilm. Also den zeigst du wirklich im Audimax oder was, auf irgendeiner Leinwand, die Leute bringen ihre eigenen Stühle oder was sogar noch mit. Also das ist wirklich so ein Eventfilm, also ich glaube auch, wenn man den sich so alleine zu Hause anguckt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum man den so regulär auch nirgendwo bekommt. Weil ich glaube, die Macher sind sich schon bewusst, den musst du in einem bestimmten, ich nenne es jetzt einfach mal, betreuten Rahmen irgendwo zeigen. Also betreutes Fernsehen oder betreutes Filme schauen. Das ist wirklich so eine, so eine Geschichte für so einen Studikreis oder für so ein Schläferz-Fan-Event, wo man sagt, jo, wir gucken uns sowas bei mir in der Garage, ich habe noch so ein Bettlaken und einen Beamer, da werfen wir das drauf und der Ingo bringt die Tortillas mit und der Seppel bringt den Oettinger-Kasten und dann sind alle glücklich. Klingt nachvollziehbar. Wann habt ihr Zeit? Das wäre doch mal in die... Ich bringe auch eine Pappfigur von Pamela Anderson mit. Habe ich mir unbedingt, habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Fand ich ganz geil, dass der eine, dass der Rapper da am See ist und einfach eine Pappfigur von Pamela Anderson einfach so im Arm hat und mit der so einen auf Baywatch macht. Das fand ich richtig geil. So, okay, ich nehme dafür keinen echten Menschen, aber ich will trotzdem unbedingt diese Referenz zu Baywatch einbringen und dann habe ich einfach einen Pappaufsteller in Lebensgröße von Pamela Anderson. Da habe ich zum ersten Mal pausiert und dachte, geil, mega, Leute. Und vor allem dann, über die Szene haben wir gar nicht so richtig ausführlich gesprochen, ne? Diese Szene am See eigentlich, mit Pamela Andersons Pappfigur. Und dann sehen sie ja diesen Hai und dann entschließen sich, dass sie erstmal diesen Diss-Track natürlich spielen müssen, bevor sie den Hai halt, wartet ja auch logischerweise. Und diese Tanzszene am Strand mit den ganzen angestellten Studenten da, die kann man sich wirklich 5-mal angucken und entdeckt immer noch was Neues. Du hast einen Borat-Anzug, ja. Du hast diverse Maschinenpistolen, du hast Ninja-Outfits. Wir lernen auch was Wichtiges dabei. Ist ja auch, die haben ja auch sicherlich einen Lehrauftrag. Als Bademeister sollte man immer eine Axt und 2 Maschinengewehre dabei haben. Denn, haben wir gesehen, das brauchte er auch. Ne? Nicht nur das Katana da, da hat er plötzlich eine Axt, einen Thors Hammer und dann hat er 2 Maschinengewehre, um dem Hai eine Lektion zu erteilen. Und was hat es ihm gebracht? Nee, gar nichts, aber das ist trotzdem hammergeile Szene einfach. Ja. Mega, von A bis Z. Es hat ihm einen abgerissenen Arsch hat's ihn gebracht, also von daher genau. Mit Hackfleisch gefüllt. Ja. Ihm wird nie wieder die Badehose passen. Also er ist eigentlich kann er jetzt in Frührente gehen, wenn er nicht tot wäre. Genau, was ja eine Art von Frührente eigentlich ist. Ja. Unbezahlte Frührente. Oh, die doofe Art von Frührente. Die richtig doofe Art. Ja, der ewige Ruhestand. Ja, wir können ja mal so Richtung Ende vom Film schauen. Das kommt ja dann zum finalen epischen Endkampf, der einige Stufen hat, die ich nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Wir haben vorhin eine schon mal angesprochen, wo es dann plötzlich eine Verwandlung gibt, die aus dem Nichts kommt. Also, ich meine, Umberto, der ja bestens ausgestattet ist. Ich glaube, er hat so eine riesige Bazooka mit einem Kruzifix dabei. Und sensationell. Und aus Regenrinnen gebaut. Genau. Hat irgend so einen alten Audi irgendwas, der dann nicht mehr anspringt. Deswegen müssen sie dann zu Fuß gehen. Und zu Fuß im Endkampf gegen den Scharkühler, gut, ist dann natürlich weniger episch, aber sie nehmen es mit ihm auf, zu dritt gegen ihn, muss man ja sagen. Also Chubby, der Inspektor und Umberto. Aber erstmal suchen sie ihn, das ist schon mal, dann fängt es ja eigentlich an. Sie wissen nicht, wo sie hin müssen und dann sagt irgendjemand, der da weiß es, wir prügeln uns jetzt aus ihm raus. Stimmt. Und dann verprügeln sie auf offener Straße einen wildfremden Menschen, der nichts mit irgendwas zu tun hat. Der weiß es. Vor allem so. die Frau, das ist ja die zweite mit dem Schild, also nicht die sich in den verliebt hat, sondern die andere mit dem Schild hier heute Konzert. Stimmt. Die kommt jetzt. Die spricht übrigens wie Superidiot. Genau, die spricht wie Superidiot. Hallo. Ja. Die mit der Zunge im Mundwinkel und sagt: Ja, hier, der ist bei den Eltern von ihr, sind die wahrscheinlich. Dann wird sie erschossen. Ich habe nicht verstanden, warum sie erschossen wird. So. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie zu erschießen, aber er hält da voll drauf und sie ist dann tot. Und dann sagen sie, okay, jetzt ist sie tot, dann fahren wir jetzt mal zum Haus der Eltern. Aber kein Mensch hat sie gefragt, wie diese Person heißt oder ihre Eltern heißen oder wo die wohnen. Und dann, genau, da treffen sie den Typen, wo Jörn meinte, er weiß es und verprügeln ihn einfach. Wie geil ist das denn? Da hört sogar Chubby auf zu essen und hat auch noch irgendwie so ein Dildo. Das ist aber kein, das ist ein Dildo, mit dem er den Tod haut. Ja. Oh ja. Ja, genau. Ach, da hast du dann wieder hingeschaut. Aber davor, finde ich gut. Aber davor, ich habe noch was davor mir extra aufgeschrieben, wo sie nämlich erstmal noch auf der Suche sind, bevor die Frau den entscheidenden Hinweis gibt. Pumpen, also Schwimmen verboten haben sie aufgeschrieben, ne, am See. Und dann meinen so zwei Typen, fertig, wir haben den ganzen See ausgepumpt. Da war der Hai nicht. Und irgendeiner sagt, hätten wir vorher wissen müssen. Ja, okay. Cut. Und dieselben Typen sagen, fertig, wir haben den ganzen Fluss vergiftet und verseucht. Hier ist er auch nicht. Hätten wir vorher wissen müssen. Was machen wir denn jetzt? Also, das fand ich richtig geil. So, See leer pumpen, Fluss vergiften. Ja, jetzt haben wir Greenpeace an den Backen. Ja, schade. Okay, und dann kommt diese Frau, ich weiß, wo der ist, und sie erschießen sie. Also das sind die besten Ermittler, die ich je gesehen habe. Ja, der Weg ist steinig, sagen wir es mal so. Aber ich finde es schön, stimmt, sie versuchen ihn ja so in die Enge zu treiben. Ich meine, der Inspektor hat ja immer noch keinen Bock, eigentlich diesen Fall zu lösen. Der will ja weiter in Unterhose auf dem Sofa lümmeln eigentlich. Aber er darf ja nicht, weil sein Chief, ich finde übrigens diesen Chief, ich weiß nicht, ich habe erst gedacht, ob sie da irgendeinen Abteilungsleiter vom Landratsamt oder was eingesetzt haben, wo sie das vielleicht auch gedreht haben, weil überall Aktenordner, alte Telefone, und dieser Typ, der guckt ja wirklich konsequent dauernd in die Kamera, während er schreit. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist der nette Onkel, den irgendjemand irgendwo im Amt sitzen hatte. Und genau. Der einfach nur da ist, weil er laut ist. Deswegen haben sie ihn engagiert. Ja. Ja, und Umberto verkackt es ja dann am Ende leider doch, weil er mit seiner Bazooka da sitzt und sagt, keine Bewegung, Sharkula, ich zähle jetzt bis 10, also von 10 runter, und dann erschieße ich dich. Das ist so geil. Warum? Zählt er so wahnsinnig scheiß langsam. Und der Inspektor, natürlich komplett Trottel, lässt seine Knarre fallen, direkt vor die Füße der Geliebten, und sie erledigt dann erst Umberto. Und dann weiß ich gar nicht noch, nee, nur Umberto wird erledigt, ja. Und dann haut der Scharkühler ab. Es ist. Ja, aber Umberto ist ja damit nicht aus dem Spiel. Und dann kommt, ich hatte so einen kurzen, so ein Super Mario Upgrade oder Tekken-Moment, wo so irgendein Wabern im Bildschirm, und plötzlich liegt da ein Gorilla und niemand weiß, warum wird Umberto jetzt zum Gorilla? Ich habe dann nochmal zurückgespult in diese Rückblende, weil ich gedacht habe, er hat irgendwas erzählt über seine Vorfahren, was ich verpasst habe. Aber ich glaube, es gibt keine Erklärung, warum er das tut. Er tut es einfach. Ich glaube, die hatten einfach noch einen Gorilla-Kostüm. Ja, wollte das genau denselben Wortlaut, wollte ich gerade von mir geben. Irgendwie sowas. Oder die hatten kein besseres Kostüm als das. Ja. Was auch immer er werden sollte. Und nachher, also ich meine, die zerschlitzen ja noch irgendwas, da ist ja wieder ein ganz anderes Kostüm. Ja. Da ist ja nur so ein Styropor-Körper, den sie da zerhacken. Ja, also, aber da ist dann nochmal wenigstens auch Action in der Kamera, da fängt es dann an zu shaken und in der Diagonalen und keine Ahnung was. Da haben sie sich nochmal wirklich all out gegeben hier. Es ist die ganze Zeit Action in der Kamera und es shaked und ist schief. Ob das Absicht ist, ja. Also auch bei Landschaftsaufnahmen. Da ist Jörn sehr sensibel, musst du wissen, Steffen. Ja, leider ja. Also jedes Kamerastativ hat eine Wasserwaage drin, wenn der Horizont schief ist. Also mir passiert es selber häufig genug, wenn ich ein Foto mache, gucke ich es nachher an und denke, scheiße, schon wieder der Horizont schief, wegschmeißen. So, aber nee, so kann ich nicht. So, wenn schon Dutch Angle, dann halt bitte richtig. So, dann muss es halt irgendwie mit Plan passieren, finde ich. Aber das, ja, wir hatten ja gesagt, wir besprechen solche Details nicht. Nein. In Regensburg ist das alles so nach, ja, mal schauen, am Mars oder noch, Ani, dann passt das. Und genau. Ich glaube, für die war es vielleicht auch gerade. Weiß man ja nicht, wie stark alkoholisiert die schon war, dass du sagst, also irgendwie ist das immer noch schief, dreh mal noch ein bisschen. Und für alle Umstehenden denkst du so, okay, der ist jetzt schon fast irgendwo auf der Hälfte voll. Das ist alles außer gerade, aber lass ihn machen. Künstlerische Freiheit. Darunter läuft klar, alles. Voll. Künstlerische Freiheit, du kannst alles tun. Und in Regensburg, ich meine, sie haben ja keine Filmförderung, die sie damit glücklich machen müssen. Von daher kann es ihnen scheißegal sein. Es ist alles von der Kunstfreiheit. Wunderprächtig, ja. Was ich übrigens auch noch sehr schön fand, also seine Sharkarella, also seine Geliebte, ist ja so hin und weg von ihm, nachdem sie sich einmal gesehen haben, dass sie ihm am Springbrunnen ihrer Eltern jene verfüttert, ne? Und dann holt sie von so einem Mannequin ein Bein raus. Hier ist noch das Bein von Papa. Ach, du hast immer noch Hunger? Ja, warte, ich hol Mama. Und ja. Holt sie ihre Mutter, auch so ein Mannequin. Tschüss, Mutter. Und hält sie noch fest, während der Hai so hopp, hopp, hopp, hopp, daran rumknabbert. Ja. So. Finde ich richtig geil. Tschüss, Mama. Stimmt. Und da kamen die Hände. Frisch erwürgt. Da kamen die Hände ins Bild. Ja. Frisch erwürgt, richtig. Genau. Und dann kamen genau. Die Hände. Korrekt, ja. Das gibt so viele Details. Ich finde dafür alleine, dass man solche Details immer wieder dann entdeckt, ist so ein Film auch immer wieder gut. Habt ihr noch irgendeine Szene, die ihr jetzt auf jeden Fall noch reinhauen wollt, wo ihr sagt, boah, die ist mir so egal, so geil gewesen, wie auch immer? Ich fand's super. Gut, dass du fragst. Zwei Dinge habe ich nämlich noch. Und zwar einerseits, wo sie in dem Konzertraum, nennen wir ihn mal, wo sie die körperlichen oder sterblichen Überreste der Opfer mit einem Handfeger und einem Kehrblech aufsammeln. Da denke ich mir so, da haben offenbar keine Folge Tatortreiniger geguckt, weil da wird das eigentlich anders erklärt. Und das Zweite, was ich interessant fand, war diese Kirchenszene. Oh. Weil die hat ja nun mal gar keinen Inhalt eigentlich, außer dass da zwei blutende Vulven auf dem Altar der Kirche sind, wo ich da schon so, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss. Und dann hat diese Szene auch kein Inhalt in der Story. Und das, ja. Deswegen haben wir auch nicht drüber gesprochen, weil das ist einfach so, warum haben sie das jetzt gemacht? Ich vermute, dass das der Punkt war, im Text des einen Kritikers, den ich da online gefunden habe, der von gesellschaftskritischen Themen gesprochen hat. Weil wenn du irgendwie der Kirche nochmal in Regensburg ans Bein pisst, dann ist das natürlich nochmal eine oberste Grenzverletzung, weil da geht ja alles in Flammen auf, wenn du so einen Film irgendwo einreichst, um Gottes Willen, der Papst persönlich kommt bei dir vorbei und tritt dir in den Arsch, wenn du in Regensburg lebst und sowas machst. Ich fand auch gut, wo wir gerade eben noch in dem Partykeller, in dem Konzert waren, die Nachbesprechung der Polizei haben sie offensichtlich nachsynchronisiert. Das hat die Szene, glaube ich, gerettet, weil der Ton da richtig schlecht war. Garantiert. Aber es war halt nicht, sie haben nicht irgendwie mit Lippensynchron überlegt, sondern sie haben halt einfach wahrscheinlich gesagt, okay, was haben wir ungefähr gesagt? Weiß das noch jemand? Nee, sorry, war zu betrunken. Und dann haben sie irgendwas aufgenommen. Das funktionierte einfach. Ne? So auf einmal, klar strukturierte Sätze in der guten Tonqualität zu haben, mochte ich an der Stelle. Hat mir geholfen. Aber war auch ein Ausreißer. Das ist auch wiederum komisch. Voll, ne? Das stimmt. Ja. Zu gut schon fast. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wollen wir uns mal an einem Fazit zu Sharkula versuchen? Benny. Was meinst du? Wem würdest du so einen Film empfehlen, wenn überhaupt? Jörn Schaar. Also, nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich, was ich vorhin schon meinte, wir haben viele Filme geguckt, wo ich denke so, oh Alter, ne, seid ihr froh, dass ihr den nicht gucken müsst. Aber hier ist es so, dass der halt so offensichtlich halt so in die Trash-mäßig, Null-Budget-Studenten-mäßig gemacht ist. Dass ich sage, also am Ende von unseren Folgen gibt es immer ein Plädoyer, guckt den oder guckt den halt nicht. Meistens Letzteres. Hier würde ich schon sagen, wenn ihr das hinkriegt, den zu gucken, weil das ist gar nicht so einfach, ne? Wir haben ja auch nur exklusiven Zugang bekommen, würde ich schon sagen, und um deine Frage zu beantworten, unsere Fans, unsere Hörerinnen und Hörer, why not? Wenn ihr es schafft, tut es. Alle anderen, oh Gott. Ja. Also es braucht halt wirklich, wir haben es besprochen, dieses klare Setting, betreutes Gucken, gerne in der Gruppe, mit Spaß. Ich möchte hier tatsächlich mal den Vergleich ziehen zu Sinnlos im Weltall. Das erste Phänomen, was sich irgendwie fast bundesweit verbreitet hat, ohne dass es irgendwie Internet gab, sondern irgendwie sind diese CDs ja durch die halbe Republik gewandert und eine Menge Leute kannten es auf einmal. Ich bin durchgedreht, als ich rausgefunden habe, dass Benny Sinnlos im Weltall kannte, weil ich halt aus der Gegend komme, wo das produziert worden ist. Und da bin ich durchgedreht, als ich rausgefunden habe, dass du so ein Siegerländer bist, Junge. Genau. So, und das heißt, ich habe immer gedacht, das wäre ein lokales Phänomen, bis ich dann auf einmal rausgestellt habe, so, das sind einfach Sachen, das ist was Größeres geworden. Und da hat, glaube ich, Sharkula so ein grundsätzliches Potenzial zu, das auch zu schaffen. Auf eine Art. Auf eine Art. Ja. Du wirst halt nicht so kultige Sprüche dabei rauspurzeln. Ja. Ne? Ja, das stimmt. Aber letztlich ist es ja ein ähnliches Produktionsniveau. Also die Typen haben halt auch nur die Tonspur am Videorekorder mit dem Mikrofon übersprochen und hatten halt so ein Star Trek Soundeffektgerät, wo sie immer drauf gedrückt haben und das neben das Mikrofon gehalten haben. Also die haben sich's halt einfach gemacht und haben sich nur auf die Tonspur konzentriert, aber meine Güte. Ja, das stimmt. Also genau. Also hat Zeug zum Sonderkultstatus, sagst du? Ja. Dann weiß ich, wenn ich diesen Film empfehle tatsächlich, und zwar heißt der Mensch Markus. Das war keine Absicht. Dieser Mensch heißt Markus und ich grüße ihn ganz herzlich. Ist ein sehr guter Freund von mir. Ich bin auch sogar sein Trauzeuge. Der hat nämlich eine ganze Weile in Regensburg studiert, wenn ich mich nicht täusche. Der hat auf jeden Fall eine ganze Weile gewohnt. Und dem empfehle ich hiermit diesen Film zu gucken. Dann kennt er den vielleicht sogar. Ah, ja, das Ding ist, wann ist der? Nee. Nee, der 2016, da war der da schon weg. Ach so, zu alt. Ja, zu lang her, dass er in Regensburg gewohnt hat, glaube ich. Okay, dann. Aber der würde wahrscheinlich die Szenerie erkennen. Die Apotheke zum Beispiel, die aus irgendeinem Grund im Abspann erwähnt wird. Also der Abspann, wie gesagt, lohnt sich wirklich. Vielen Dank an folgende Orte, wo wir drehen konnten. Dem und dem, dessen Eltern, Apotheke und noch ein paar andere. Fand ich ganz gut. Jörn, dein Fazit. Hast du noch was zu ergänzen? Achso, ich dachte, ich hätte das gerade gemacht. Ja, ob du noch was ergänzen willst. Kann ja sein, dass du noch einen Gedanken hast, den du noch rauswerfen willst. Nee, genau. Also ich glaube, dass es ein ähnliches Potenzial hat, sich kultmäßig zu verbreiten, wie es Sinnlos im Weltall getan hat. Da, aber ich habe keine konkreten Leute, denen ich das jetzt empfehlen würde. Ich habe tatsächlich Freunde und Bekannte in Regensburg und ich habe auch noch irgendwo die Nummer von Dieter Enes rumliegen, weil wir irgendwann mal, als dieser Plagiatsvorwurf aufkam, überlegt hatten, ob wir Kontakt aufnehmen und da ein Interview vereinbaren. Aber ich habe das nie gemacht. Danke an der Stelle nochmal an Regensburg-Benny, der mir die Nummer besorgt hat und die, wo ich nie hinterher telefoniert habe. Sorry. Wow, ihr seid gut vernetzt, muss ich wirklich sagen. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ein Herz für die Art von Independent-Film, vor allem im deutschen Raum. Ich meine, deutsches Genre-Kino ist es sowieso selten. Und wenn du dann noch deutsches Trash-Kino, wo sich jemand traut, einen Langfilm anzugehen. Also wir haben jetzt ja drüber geredet, ist es sinnvoll, hieraus einen Langfilm zu machen oder ist es eigentlich so ein 20-Minuten-Spaß-Festival-Film? Kann man überlegen. Aber ich finde, der geht so in eine Liga mit Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Batman with a Good Behavior oder Attack of the Trauma God, so Sachen, also so ein Trauma-Hommage-Film von einem Nürnberger Filmemacher unter anderem. Also ich habe das Gefühl, es gibt da so einen ganz kleinen Club von Leuten, die sich irgendwann mal trauen, so in den letzten 10-12 Jahren mal solche Filme zu machen, weil ich bin ehrlich, ich suche häufig nach solchen Sachen, aber ich finde wenig. Kurzfilme ja, aber wirklich mal so ein Event, wo du sagst, du kannst mal eine Stunde irgendwo im Audimax sitzen und die richtig die Lichter auslöten und dazu noch ein bisschen Spaß haben mit so einem Plüsch-Temu-Hai, dann bin ich immer froh, wenn du sowas findest und denkst so, ach, schön. Schön, dass sich jemand getraut hat, das zu tun. Das finde ich immer schön. Haben wir nicht noch einen Film, Jörn, im Repertoire, der auch so von Studenten an irgendeinem See gedreht wurde? Spreeshark, Folge 41. Spreeshark. Und der ist wirklich offensichtlich in Berlin gedreht, der ist tatsächlich nur so 20 Minuten lang, ne? Genau, richtig. Das war der kürzeste Film, den wir jemals besprochen haben bis heute. Inhaltlich geht es darum, dass die Nazis eine Geheimwaffe entwickelt haben für den Fall einer Invasion Berlins, damit sie eben die Russen und die Amis doch noch abwehren können. Im entscheidenden Moment kann sie aber nicht aktiviert werden. Leider trifft fast 70 Jahre später bei Tunnelbohrarbeiten ein riesengroßer Bohrer auf den Knopf für die Aktivierung dieser geheimen Superwaffe und der Spreeshark wird freigelassen. Wie das immer so ist. Und der fliegt über die Spree, der schwimmt durch die Spree und das ist ähnliches Niveau, aber halt auch ja deutlich kürzer. 20 Minuten, glaube ich. Und unsere Folge Nummer 41 ist da auch nur 40 Minuten lang. Wo in den ersten beiden Folgen damals drei Filme geschafft wurden, haben wir hier eine sehr kurze Folge mit einem Film. Also das hat sich auch viel verändert. Und das ist sogar, wenn ich mich nicht täusche, sogar noch ein Film gewesen, wo wir noch O-Tonrechte hatten. Also Folge 41. Und Spreeshark, ich weiß gar nicht, ich google das mal nebenbei, ehrlich gesagt. Aber ob man den irgendwo gucken kann? Wie war das denn, Jörn? Wie haben wir den geguckt? Ja, der ist bei YouTube. Das weiß ich auch nicht mehr. Genau. Der ist einfach 19 Minuten bei YouTube. Einfach Spreeshark. Ah ja. Ja, dann haben wir ihn da gefunden. Aber der war auch noch damals bei Schläferz in der Audiothek oder Mediathek von Tele5. Ja, ich lese hier gerade, Tele5, Weihnachten 2018 lief der. Ja, klingt richtig. Hin. Klingt schon nach dem passenden Sendeplatz. Wir haben ihn im Januar 2019 besprochen. Also ganz frisch. War ganz okay, ja. Und von der Produktion her ist er ein bisschen, also ganz bisschen professioneller gemacht als Sharkula. Also auch vom Color Grading her und so. Fast schon ein cineastisches Meisterwerk. Nee, das nicht. Aber es ist ein... Und das ist halt das Ding. Ne? Sowas kannst du dir 20 Minuten locker mal angucken. Da kann mir keiner sagen, dass man da irgendwie aufs Handy gucken nebenbei. Wir haben schon Filme geguckt, die 3 Stunden gingen. Das musst du mal reinziehen. Und da war kein Hai zu sehen. Das ist halt echt eine Geduldsprobe. Aber Spreeshark kann jeder und jede einfach gucken. Also. Das stimmt. Hm. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch ein paar Empfehlungen für Menschen, die es interessieren kann, oder noch artverwandte Filme, die euch interessieren können, wenn ihr auf solche Filme wie Sharkula steht und ihn nicht in die Finger bekommt. Ansonsten kann ich empfehlen, wenn ihr in Regensburg mal seid, haltet mal Ausschau nach dem Andreas-Stadel-Kino. Das wird von dem lieben Florian betrieben. Das ist nämlich der Betreiber von dem Kino, ist auch der Organisator vom Hardline-Festival und der hat auch hier technisch assistiert oder ausgeholfen. Der wird in den Credits genannt auf jeden Fall. Fragt mal den Flo, vielleicht hat der für euch irgendwo eine Kopie rumliegen. Bestimmt. Wenn ihr da Interesse dran habt. Ja, liebe Leute, ich glaube, wir verlassen die Gewässer des Sharkula und lassen ihn ja rückwärts abgespielt einfach in dem Tümpel wieder versauern, aus dem er gekrochen ist. Finde ich übrigens auch eine sehr schöne Abschlussszene für den Film gewesen. Einfach, wir nehmen die Anfangsszene und spielen sie rückwärts ab. Also, alles auf Anfang. Ja, und der dazu passende Dialog, haben wir den Fall jetzt eigentlich gelöst? Nö. Fand ich auch richtig gut. Genau. Ja, wir machen Plan B und dann setzt auch das Lied ein, wir saufen uns tot. Aber es gibt ja trotzdem den Cliffhanger am Schluss. To be continued, Fragezeichen. Wir werden es hoffentlich jemals irgendwann erfahren, wenn es soweit ist. Ich bin sehr gespannt. Ah, in den letzten 8 Jahren kam nichts. Also. Ja, wahrscheinlich. Naja, du musst ja eine Geschichte erstmal entwickeln und. Ja, sowas dauert. Ja. Und ich meine, Shark, Werewolf und so Geschichten, also die anderen Monster sind ja schon alle abgefrühstückt, also Sharkenstein und Frankenshark, nee, das gab's ja schon alles, glaube ich. Sharkenstein? Nie gehört, nee. Hab ich mir gerade überlegt, keine Ahnung, ob es das gibt. So und so, und jetzt musst du, so war es bei Sharkula auch. Und jetzt denkst du dir den Film Sharkenstein. Sharkenstein. Ja. Jörn und Benny, ich bin unglaublich froh, dass ich euch beide dafür begeistern konnte. Erstens diesen Film mit mir zu schauen, quasi im Geiste, eure Tabs dabei mal links liegen zu lassen. Und zumindest ein Großteil der Zeit. Und dass ihr irgendwie in gewissen Aspekten was an diesem Film gefunden habt und dass ihr ihn jetzt nicht mehr bei euch besprechen müsst, könnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich sage trotzdem ganz lieb Dankeschön an euch beide. Ja, ja, sehr gerne. Super gerne. Und dir vielen Dank für die Einladung, weil tatsächlich jetzt im Nachhinein wüsste ich gar nicht, wie wir da rangekommen wären. Und das war eine wunderbare Fügung, dass das so gepasst hat. Und in unserer Sommerpause machen wir immer was Besonderes. Und das war was Besonderes. Und das hat alles gepasst. Wunderbar. Ja, voll gut. Das war richtig klasse. Schön. Perfekt. Wenn die Leute jetzt natürlich am Ende der Folge immer noch dran sind und sie sind jetzt natürlich gespannt, ihr habt jetzt auch, ich glaube, ihr habt immer eine Folge pro Monat ungefähr. Genau. Genau. Und was erwartet denn die Leute in naher Zukunft vielleicht, was sie bei euch finden könnten? Könnt ihr da schon was verraten? Also wir sind ja gerade am Anfang unserer Sommerpause. Da wird es dann noch eine vorbereitete Folge aus unserer Reihe High Alarm Classics geben. Und dann sind wir im September wieder ganz normal in unserem üblichen Programm. Und da starten wir dann mit No Way Up. Das ist auch ein relativ aktueller Film. Der ist dieses Jahr erst auf Blu-ray erschienen. Und die Star Trek-Figur des Chief O'Brien, Colm Meaney, spielt da die Hauptrolle. Und was wir in der etwas erweiterten Zukunft vorhaben, ist, dass wir ein Event planen für die 100. Folge High Alarm Podcast. Da möchten wir tatsächlich einen Kinosaal mieten und die Details haben wir schon mal erzählt, ne, Jörn? Das ist nicht. Ja, da spoilerst du jetzt nichts, was wir nicht schon mal erzählt. Genau, ich wollte mal sicher gehen. Also wir haben schon eine Umfrage gemacht bei unseren HörerInnen, von wo sie denn kommen, damit wir den richtigen Ort finden. Und wir wollen halt gemeinsam einen Film schauen. und möchten gemeinsam, also eine Live-Episode tatsächlich, versuchen aufzunehmen. Und das ist ja auch nicht mehr lang hin. Das wird jetzt hier Folge Nummer 93, glaube ich. Genau. Demnach ist nicht mehr lang. Und das ist auf jeden Fall etwas, worauf wir uns sehr freuen und worauf ich auch mich schon total fokussiere. Und das wird sicherlich ein Highlight. Ja. Katsching. Ja, es klingt auf jeden Fall knorpelfisch-tastisch, was ihr da alles im Sack noch habt, quasi an feinstem Frutti di Mare für die High-Trash-Community da draußen. Ich habe auch mitbekommen, ihr habt auch eine sehr schöne Community. Also, ja. Grüße gehen da raus. Ich weiß nicht, habt ihr einen Namen für die? Wir haben mal überlegt, wie wir die nennen wollen. Und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen, der irgendwie... Die Heiligen war mal im Gespräch, glaube ich. Aber, ja. Aber, ja, ja. Nee, es sind einfach wunderbare Menschen. Genau. Genau. Also ihr wunderbaren Menschen und die es werden wollen, schaut bei dem High-Alarm-Podcast vorbei und lasst liebe Grüße da. Hört alle Folgen durch, ihr habt jetzt sowieso Urlaub. Also was habt ihr denn Besseres zu tun? Richtig gar nichts. Von daher, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal hört ihr mich wieder O Solo Mio. Da nehmen wir uns einen italienischen Monsterklassiker, die Insel der neuen Monster, a.k.a. Island of the Fishman. Mal wieder was aus den 70ern und aus Italien. Ich weiß nicht, was euch da erwartet. Ich kenne ihn selbst noch nicht. Von daher bin ich genauso gespannt wie ihr. Aber die Italiener versprechen immer geiles Monstergegrüße. Ich war der Trash-Taucher. Tschüss, ciao, adiositas. Und die letzten Worte haben wie immer meine Gäste. Ich habe gerade Island of the Fishman gegoogelt und ich wünsche dir nächste Woche viel Spaß. Oh, danke schön. Ansonsten sagen wir zum Abschied immer, schwimmt nicht so weit raus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.